Plebejer, so reich, so dumm und doch so verheirat. Der hätte ein dekutantes Glück gehabt. Aber die Heirat ist das Sordindel auf die Geigen, von denen sein Himmel vollhängt. Wäre er nicht so reich, hätte sie ihn nicht geheiratet. Wäre er nicht so dumm, hätte er sie nicht geheiratet. So aber war beides der Fall. Er hat Reichtum und Dummheit gesät, hat also müssen eine segante Gattin ernten. So schafft man sich selber sein Hausnemesisserl zur Privatmatere. Schaut, dass mein Äußeres nicht mehr auf Hinterlassung verführerischer Eindrücke berechnet ist. Diese Frau hätte sonst... Aber ein bisschen imponieren müssen wir ja doch. In Haltung und Physiognomie es erraten lassen, dass hier einer auf den Trümmern einer brillanten Vergangenheit steht. Durch stolzes Zugeknöpftsein andeuten, dass man es verschmäht, mit Wäscheluxus zu kokettieren. So gewinnt auch das Herabgekommene einen brillanten Schimmer. Die Tür geht auf. Volants flattern. Ein weibliches Wesen. Gestärktes Rausch. Siehst's, das ist die Frau vom Haus.